Kapitel 10 Puff, der Zauberdrachen. Kalle nippt am Whisky. Schön, dass du hier bist. Langsam, ganz langsam werde ich betrunken. Zuerst spürt man den Geschmack auf der Zunge, dann im Magen und zum Schluss steigt der Whisky in den Kopf. Das ist das Schöne an Whisky und Frauen. Beide kommen langsam, aber wenn sie kommen, dann kommen sie richtig. Wie oft waren wir eigentlich in den vergangenen 10 Jahren gemeinsam betrunken? 1000 Mal? Mindestens. Ich weiß noch genau, wie wir uns in der Mensa mit Mo und Ralf betrunken haben. Ich habe es dir nie erzählt, aber mein Opa ist in der Nacht vorher gestorben. Nein, nicht mein fieser Nazi-Opa, sondern der freundliche, good old Grinsekopf, mütterlicherseits. Du wirst verstehen, dass ich an diesem Morgen einfach Lust hatte, mich mit dir zu betrinken und über meinen Opa zu reden. An diesem Morgen ist mir erst bewusst geworden, wie wichtig es ist, einen Freund zu haben. Ein Freund ist ein Mensch, mit dem man sich jederzeit betrinken kann. Wir waren gute Freunde.